Kreativité au pouvoir, Kreativität an die Macht. So lautete eine der Losungen des Mai 1968 in Paris. Eine Generation verzweifelte an einer satten Gesellschaft und wollte mehr, als sich in die Betten geregelter Vollbeschäftigung zu legen. Neuerung statt Sicherheit, Abwechslung statt Langeweile. Langeweile ist konterrevolutionär, hieß eine andere Losung. Creare bedeutet im Lateinischen erschaffen, hervorbringen, gebären. Mit dem Begriff Kreativität gebar die außerparlamentarische Opposition ein psychologisches Konzept, ohne das heute kein großes Wirtschaftsunternehmen mehr auskommt. Eine Generation von kreativen Köpfen setzte die Losung des Mai 68 erfolgreich um. Niemand so sehr wie ein langhaariger Harvard-Student namens Bill Gates. Wie viele in der Post-68er-Zeit pfiff er auf angestammte Karrieremuster und brach 1975 im Alter von 20 Jahren sein Studium ab, um sich seiner Firma zu widmen. Und wie die APO kreativ in ihren politischen Aktionen die Apparate der Macht austrickste, brachte er seine Firma mehr durch trickreiche Marktstrategien als durch die Qualität seiner Produkte voran. Kreativ. Auch das hat die APO in ihrer Art von Kreativität in die Welt gesetzt. Den Bluff mit dem Neuen, das heute ständig behauptet, das Bessere zu sein. Ohnehin stammt der Begriff der Kreativität aus der Welt der Wirtschaft. Die 1950er Jahre hatten eine erste Blüte der Kreativitätsforschung in den USA gesehen. Hier debattierte man über Kreativität, weil man die richtigen Führungskräfte auswählen und neue Ideen für industrielle Zwecke fördern wollte. Kreativität galt als menschliche Ressource im Wirtschaftsprozess. Die humanistische Psychologie, deren Denken dem Drang zur inneren Befreiung jener Zeit entsprach, stellte ins Zentrum ihres Menschenbildes den schöpferischen Menschen, der seine inneren Potenziale entfalten will und der nicht an der Tragik zwischen Wollen und Sollen leidet wie bei Freud. »Werde, was du bist, und du wirst sein, was wir brauchen«, kommentiert der Soziologe Ulrich Bröckling dieses Denken spöttisch. 1972 traf ich als junger linker Student auf den Straßen von Boston einen deutschen Jungmanager von Mercedes-Benz. Mit anderen zusammen war ich verbotenerweise aus einem Wissenschaftscamp an einer langweiligen amerikanischen Landuniversität ausgebrochen. Tags zuvor hatte ich dort noch einen Vortrag über die Gräueltaten der Amerikaner in Vietnam gehalten. Und dann sagte uns der Jungmanager: »Solche Leute wie euch brauchen wir.« Er hatte verstanden, was heute Kreativwirtschaft heißt. Nur Querdenker retten einen Konsumkapitalismus, der auf immer neue Trends, neue Produktideen und neue Vergnügungsformen angewiesen ist. Denn kaum etwas heizt den Konsum so gut an wie Kreativität. Die Rebellen von einst hätten sich nicht träumen lassen, dass in den von ihnen bekämpften Konzernzentralen heute Kreativdesigner und kreative Werbeleute gesucht werden. Wenn alle schon haben, was sie benötigen, können nur neue Wünsche die Konjunktur beleben. Dazu braucht es Training und Coaching für Kreativität. Der rebellische Begriff von einst ist ein Heilswert der Wirtschaft geworden.